Gläser kommen, was du auf mein Held. Meinen Blick stammt, den du am Herbstlicht, du bist wie Sonnenschein. Müde Augen ziehen vorbei, schieten ins Düster vertraute. Schweigen sei dir mein lautester Schrei, wie gern nur bin ich der Beraubte.